8 Hören üben. A. Beispiel 1. Sie möchte Popsängerin werden. Beispiel 2. Er möchte Manager werden. Er möchte Manager werden, weil er gerne organisiert. Er möchte Arzt werden. Sie möchte Pilotin werden. Ich wollte ein Praktikum bei meinem Onkel machen. Ich möchte nicht Hausfrau werden. Sie möchten Gärtner werden.